الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem 64. Fajr Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam von das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind gerade beim 15. Hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. زفن أبو هريرة radiyallahu anhu von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das sagte: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Nachbarn. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Gast. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Das dritte, Ibn Rajab sagt, rahimahullah, das dritte von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gläubigen befohlen hat, ist die Großzügigkeit zu dem Nachbarn. Und das, was damit gemeint ist, dass man die Gast, yani sein Gastrecht ihm gewährt, oder yani, dass man gut zu ihm ist in seiner zu dem Gast yani. Und in As-Sahihain, yani Bukhari und Muslim, von Hadith Abi Shuraih, dass er sagte: Meine Augen sahen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und meine Ohren hörten ihn, als er sagte: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Nachbarn in seinem Lohn oder in das Mindeste. Yani, sie sagten, was ist das Mindeste oder das Mindeste, was man ihm gewähren kann? Er sagt, einen Tag und eine Nacht. Er sagte, und die Gastschaft ist 3 Tage. Und was danach ist, oder was überdies ist eine Sadaqa. Okay, ist eine Spende, yani. Und Imam Muslim rahimahullah überlieferte auch von Abi Shuraih von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Die Gastschaft ist 3 Tage und das Mindeste ist ein Tag und eine Nacht, yani das, was verpflichtet ist. Ja? Und was er für ihn danach ausgibt, so ist das eine Spende. Und es ist ihm nicht erlaubt, dass er bei ihm bleibt, bis damit er ihm yani zur Sünde bringt. Sie sagten: Ja, Rasulullah, und wie soll er ihm zur Sünde bringen oder wie soll er ihm sündigen lassen? Er sagt, er bleibt und er hat nichts, was er ihm geben kann. Und den Imam Ahmad überlieferte von dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig zu seinem Gast sein. Er sagte es 3-mal. Sie sagten: Ja, Rasulullah, und was ist die Großzügigkeit zu den Nachbarn? Er sagte: 3 Tage. Wenn was er danach bei ihm bleibt, so ist es eine Spende. Yani, er muss nicht dazu verpflichtet. So ist in dieser Ahadith, dass das Minimale des Lohnes oder der Verpflichtung gegenüber dem Gast ist ein Tag und eine Nacht. Und dass die Gastschaft 3 Tage ist, yani das Maximale. So unterschied er zwischen Al-Ja'iza und Al-Diyafa, yani das Mindeste und die Gastschaft, oder der Lohn und die Gastschaft. Ha? Auch der Lohn des Gastes, so kam darüber oder über ihre Bestätigung viel andere Ahadith. So überlieferte Abu Dawud von Hadith von Al-Miqdad bin Mu'ad Yakrub von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte: Hadith von Al-Miqdad ibn Mu'ayyid von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Die Nacht des Gastes ist eine Pflicht oder ein Recht, verpflichtet über jeden Muslim. Okay? Wer dann am Morgen, wenn der Morgen über ihn kommt und er ist noch immer bei ihm, so ist es über ihn eine Schuld. Okay? Entweder, wenn er will, nimmt er es, von ihm, von dem Gast, und entweder lässt er es. Okay? Und Ibn Majah überlieferte auch den gleichen Hadith, und der Wortlaut bei ihm ist: Die Nacht des Gastes ist eine Pflicht über jeden Muslim. Yani, dass er ihm übernachten lässt. Und der Imam Ahmad und Abu Dawud überlieferten auch von Al-Miqdad, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Jeder oder der Mann oder der eine oder jeder, der eine, Leute aufnimmt, yani als Gast, und der Gast steht auf, yani am Morgen, und ihm wurde was nicht gewährt, so ist eine Unterstützung Pflicht über jeden Muslim. Okay? Bis er das Recht der Nacht von seinen Pflanzen und von seinem Geld nimmt. Und im Sahihain, in Bukhari und Muslim von Uqba ibn Amir, dass er sagte, wir sagten: Ja, Rasulullah, du schickst uns, so kommen wir runter oder kommen wir unter bei Leuten, die uns nichts geben. Was sagst du? Was sollen wir machen? So sagte uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn ihr bei Leuten unterkommt, bei Leuten ankommt und sie geben euch, was den Gast gebührt, so nehmt es an. Und wenn sie es nicht tun, dann nimmt von ihnen das Recht des Gastes, das ihnen gebührt. Okay? Und der Imam Ahmad und der Hakim überlieferten von dem Hadith von Abu Huraira von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Jeder Gast, der bei Leuten ankommt, und dieser Gast, und der Gast steht auf am Morgen und ihm wurde was nicht, nichts gewährt, so ist es ihm erlaubt, dass er nach dem Maß des Rechtes zu nimmt, und kein Tadel ist über ihn. Und Abdullah ibn Amr sagte: Wer nicht aufnimmt, also den Gast, so ist er nicht von Mohammed und auch nicht von Ibrahim. Und Abdullah ibn al-Harith sagte: Wer seinen Gast, zu seinem Gast nicht großzügig ist, so ist er nicht von Mohammed und nicht von Ibrahim, alayhi salam. Und Abu Huraira sagte zu Leuten, bei denen er ankam, und er bat sie darum, ihn als Gast anzunehmen, sein Gastrecht zu geben, und sie gewährten ihm das nicht. So ging er weg ein bisschen und yani, ließ sich nieder. So rufte er sie, lud er sie ein zu seinem Essen. Und sie antworteten nicht, yani, sie kamen das nicht nach. So sagte er zu ihnen, ihr nehmt kein Gast auf und ihr antwortet keine Einladung, ihr nehmt keine Einladung an, ihr setzt von dem Islam auf nichts, yani, habt nichts von dem Islam. So erkannte ihm einer von ihnen, so sagte, komm, möge Allah dir wohl geben. So sagte, dies ist böse und böse. Dies ist Böses und Böses. Ihr nehmt nur denjenigen an, den ihr kennt. Denn ihr nehmt nur denjenigen auf, den ihr kennt. Und es wurde von Abu Darda das gleiche oder ähnliches überliefert. Jedoch sagte er zu ihnen, ihr setzt von der Religion auf nichts außer auf solches oder auf etwas wie dies. Und er zeigte auf einen Loch oder auf etwas, auf einen Schaden in seinem Gewand. Diese Wortlaute weisen darauf, dass es Pflicht ist, den Gast aufzunehmen, einen Tag und eine Nacht. Und das ist die Aussage von Al-Layth und Ahmad. Und Ahmad sagte, es ist ihm, er hat das Recht, dies anzufordern, wenn man ihm das nicht gewährt, weil es ein Recht für ihn ist, verpflichtend. Und ob er das jetzt mit seiner Hand von deren Geld nimmt, oder von dem Geld von demjenigen, bei dem er ankommt, nimmt, wenn er ihm das verwehrt, oder ob er sich beim Herrscher beschwert, es gibt zwei verschiedene Überlieferungen von ihm, yani von Ahmed. Und Hamid ibn Zanjawi sagte, die Nacht des Gastes ist verpflichtend und es ist ihm nicht, er hat das nicht das Recht, yani, dass er sein Recht von ihnen mit Gewalt nimmt, außer wenn er verreist ist für die Nutzen, für die allgemeinen Nutzen oder Interessen der Muslime und nicht für seine eigenen Interessen. Und der Layth ibn Sa'd sagte, wenn der Gast bei einem Diener, bei einem Sklaven ankommt, dann gewährte ihm das Gastrechtes von dem Geld, das in seiner Hand ist, ja, von Geld seines Herrn, seines Gebieters. Und der Gast hat das Recht zu essen, selbst wenn er nicht weiß, dass sein Herr, ja, der Herr des Sklaven, das erlaubt hat. Weil die Gastschaft ist verpflichtend. Und das ist verglichen oder verglichen mit der Aussage von Ahmad, weil er gesagt hat, dass es erlaubt ist, die Einladung des Sklaven anzunehmen, den erlaubt wurde zu handeln. Yani der Sklave, den erlaubt wurde, mit dem Geld seines Herrn zu handeln. Yani Tijara zu machen. Und es wurde überliefert von einer Gruppe von den Sahaba, dass sie die Einladung des Sklaven angenommen haben. Und dies wurde auch von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. So, wenn es erlaubt ist, wenn es dem Sklaven erlaubt ist, dass er die Leute einladet, ja, zu seinem Essen, dann ist es auch erlaubt, dass man seine Einladung, ja, annimmt. Ja. So ist seine, dass er die Leute gibt, die bei ihm ankommen, ja, eher, dass er ihnen ihr Gastrecht gibt, eher. Wir hören inshallah hier auf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.